Wer schreibt Geschichte? Der Bau von Deichen und Kanälen war deshalb möglich geworden, weil die Ägypter in einem großen Königreich lebten, das zehntausende Männer dazu bewegen konnte, an solchen Großprojekten mitzuarbeiten. Und noch einen Vorteil hatten Königreiche. Sie konnten dafür sorgen, dass Nahrungsmittel in großen Speichern gehortet wurden, damit es in Zeiten von Hunger und Knappheit etwas zu verteilen gab. Wurden die Weizenfelder im Norden des Landes von einer Krankheit befallen, konnte Getreide aus der Krokodilstadt dorthin geschickt werden. Fielen im nächsten Jahr Heuschrecken über die Felder der Krokodilstadt her, half der Süden mit Weizen aus. Und wenn eine Dürre das ganze Land traf, dann lagerten in den Kornspeichern des Pharaos genug Reserven für alle. Zumindest für ein oder zwei Jahre. Außerdem konnten große Königreiche besser mit Plünderern und Angreifern umgehen. Wenn ein kleines, eigenständiges Dorf attackiert wurde, konnten nicht mehr als ein paar Dutzend Leute es verteidigen. Selbst wenn sämtliche Nachbardörfer Hilfe anboten, kamen am Ende höchstens 1000 Bauern zusammen, bewaffnet mit Hacken und Sicheln. Wurde dagegen ein Dorf angegriffen, das zu einem Königreich gehörte, konnte es mit Unterstützung aus dem gesamten Reich rechnen. Die Feinde sahen sich dann nicht 1000 Bauern mit Hacken und Sicheln gegenüber, sondern 20.000 Berufssoldaten mit Speeren und Schwertern. Das Leben in einem großen Königreich hatte also Vorteile. Aber hart war es trotzdem. Wahrscheinlich härter als das Leben, das Jäger und Sammler wie Wander, Schwalbe und Hörnli vor der landwirtschaftlichen Revolution geführt hatten. Aber das wussten die Ägypter nicht. Sie erinnerten sich nicht an das Jäger- und Sammler-Dasein. Sie erinnerten sich nicht einmal an die landwirtschaftliche Revolution. Die meisten von ihnen glaubten, die Menschen seien schon immer Bauern gewesen. Und sie fanden das Bauernleben verdammt hart. Das alte Ägypten war das mächtigste Königreich seiner Zeit. Und diese Macht verdankte es der schweren Arbeit der vielen einfachen Bauern. Wenn du Fotos der beeindruckenden Pyramiden siehst oder Geschichten über berühmte Pharaonen wie Tutanchamun liest, dann vergiss nicht, die allermeisten Ägypter waren keine Pharaonen, sondern kleine Bauern, die Tag für Tag bis zum Umfallen schufteten. Das, was sie produzierten, ernährte die Könige, die Soldaten, die Priester und die Tempelkrokodile. Deshalb ist es ein bisschen unfair, dass die meisten Geschichtsbücher die Könige, Soldaten und Priester so in den Mittelpunkt stellen und die wirklich wichtigen Leute nur am Rande erwähnen. Diejenigen, die das Land am Laufen hielten und mit ihrer Arbeit das Überleben aller sicherten.